Das Leben ist ne Schlampe. Pussy, mach weiter. Lutsch meinen Schwanz, denn jetzt halt ich bei der Stange. Wenn wir zu Clown battlen, zeig mir das Peace-Zeichen. Ich mach das Peace-Zeichen in deine Augäpfel. Du bist ein Homo und weich wie Siegelwachs. Wenn ich mit dir fertig bin, was du in einen Briefumschlag. Dein Liebes sagt, ist gleich die Frage, ob du drin bist. Denn du bist schwerbehindert durch das Tragen deiner Windel. Und den kleinen Pimmel, du denkst, ich bin gut mit dir zu kleinen Bitches. Na, dann frag mal deine Kinder. Ich schlag dir den Kinnhaken und du schwuchtel, schreist nach deiner Ma, als wäre dein Name Rector Skinner. Such dir neue Freunde, für mich bist du ne Pussy. Bitch, ich würge dich so lange, bis du keine Luft kriegst. Komm, ich betteln, aber du bist ein Nichts. Ich bleibe dabei, deutscher Rap ist deine Bitch. Such dir neue Freunde, für mich bist du ne Pussy. Bitch, ich würge dich so lange, bis du keine Luft kriegst. Komm, ich betteln, aber du bist ein Nichts. Ich bleibe dabei, deutscher Rap ist deine Bitch. Ich stopfe dir dein Maul und toppe dir dein Haupt mit Gift. Fallen, Bitch, meine Worte sind wie Faust. Schläge auf deinen Schädel drauf, geh mir aus dem Weg, du Frau. Sonst endet hier an dieser Stelle jetzt dein Lebenslauf. Kollege haut einfach jeden Spaß zu Mus. Kollegas Haut ist übersät mit Knast-Tattoos. Du Bastard, suchst nach deiner Lebensgefährtin. Dann such lieber schnell, weil ich ihr Leben gefährde. Ich nehme die Schere und sie endet ausgefranst. Lauf, du Punk, ich setz das Haus deiner Frau in Brand. Schau dich an, du willst mir die Stirn bieten, aber alles, was du kriegst, ist ein Autogramm. Zack, unterschrieben. Mich als gottgleichen Rapper zu bezeichnen, wäre noch stark untertrieben. Warte auf Frieden, doch ich sorg für Krieg. Und du kommst in den Rollstuhl wie Christopher Reeve.